Atreo stand vorsichtig auf und ging zu dem niedrigen Höhleneingang. Er beugte sich nieder und erblickte im Inneren einen Raum, der wie eine Alchemistenküche im Miniaturmaßstab aussah. Überall standen Tiegel, Töpfe und wunderlich geformte Flaschen herum. Als er ein Hüsteln hörte, bemerkte Atreo, dass in einem Lehnsessel vor dem Kamin ein kleines Kerlchen saß. Das Gesicht war ebenso dunkelbraun und verschrumpelt wie jenes, das er bei seinem ersten Erwachen gesehen hatte. Doch saß auf der Nase eine große Brille, und seine Züge wirkten sorgenvoller. Das Kerlchen las in einem großen Buch, das auf seinem Schoß lag. Dann wackelte eine zweite kleine Gestalt herein, in der Atreo sofort das Wesen wiedererkannte, das sich seiner zuvor angenommen hatte. Jetzt erst sah er, dass es sich um ein Weiblein handelte. Es summte vergnügt vor sich hin, rieb sich die Hände und machte sich dann an einem Kessel zu schaffen, der über dem Feuer hing. Beide Gestalten waren kaum höher als Atreus Bein von der Sohle bis zum Knie. Es war offensichtlich, dass es sich bei diesen beiden um Mitglieder der weit verzweigten Gnomenfamilie handelte, wenn auch um ziemlich ungewöhnliche. »Weib«, sagte das Männchen griesgrämig. »Geh mir aus dem Licht, du störst mich beim Studium.« »Du mit deinem Studium, wen interessiert das schon? Wichtig ist jetzt, dass mein Heilelixier fertig wird. Die beiden da draußen haben es nötig.« »Die beiden da draußen werden meinen Rat und meine Hilfe noch viel nötiger haben.« »Meinetwegen, aber erst, wenn sie gesund sind. Mach Platz, Alter.« Das Männchen rutschte brummend mit seinem Sessel etwas vom Feuer weg. Atreo räusperte sich, um sich bemerkbar zu machen. Das Gnomenpaar blickte sich nach ihm um. »Er ist schon gesund«, sagte das Männchen. »Jetzt bin ich dran.« »Nichts da. Ob er gesund ist, entscheide ich. Du bist dran, wenn ich sage, dass du dran bist.« Sie wandte sich Atreo zu. »Würden dich gerne hereinbitten, ist aber wohl etwas zu eng für dich.« Es zerrieb noch irgendetwas in einem kleinen Mörser, das es dann in den Kessel warf. Danach wusch es sich die Hände und trocknete sie an seiner Kutte ab, wobei es zu dem Männchen sagte, »Und du bleibst hier sitzen, Engiwuk, bis ich dich rufe, verstanden?« »Schon gut, Urgel«, brummte das Männchen. Das Gnomenweibchen kam aus der Höhle ins Freie. Es guckte Atreo aus zusammengekniffenen Augen prüfend an. »Na? Keine Schmerzen mehr in der linken Schulter? Was denn? Tut's weh oder nicht?« »Es tut noch weh, aber es macht mir nichts aus.« »Aber mir? Das hat man gern, wenn die Patienten dem Arzt sagen, was ausmacht. Was verstehst du denn davon, Grünschnabel?« »Es muss noch wehtun, wenn es heilen soll. Wenn's nämlich nicht mehr wehtäte, dann wäre dein Arm schon tot.« »Verzeihung, ich wollte nur sagen, das heißt, ich wollte mich bedanken.« »Ach, was, bin schließlich Heilerin. Und Engiwuk, mein Alter, hat das Pantakel gesehen, das um deinen Hals hängt. Da gab's gar keine Frage für uns.«